klopfte es an meiner Tür. Es war Rudolf Raster und er kam zu mir. Er sagt, hallo Alter, ich wollte bloß mal vorbei. Auf den Sprung ist bei dir was los. Wär er allein gekommen, na, da hätte ich wohl gelacht. Doch er hatte noch eine Menge Kollegen mitgebracht. Hey Alter, alles frisch, na, wir kommen mal einfach rein. Hey Baby, coole Sache, hey, du bist ja ganz allein. Hol schon mal den Wein. Na, du hast schon begriffen, wir müssen doch irgendwas trinken beim Kiffen. Und Bruder LJ, hey, ich mach jede Wette, du kennst doch nicht meine neue Reggae-Kassette. Um dabei richtig abzugehen, hey, das kannst du mir glauben, sollten wir uns vorher aber ein paar Spliffs reinsaugen. Ihr habt schon rote Augen und ziemlich kleine Linsen. Na klar, wir kommen aus Holland, sagt mir ein breites Grinser. Und Rudolf kam rein und die anderen auch. Und mit ihnen kam dieser weiße Rauch. Und die ersten Joints, die waren noch angenehm. Ich hab nicht mitgezählt, doch ich glaub, es waren 10 und dazu 20 junge Menschen, die sich irgendwo irgendwie einen vollen Kühlschrank wünschen, den sie natürlich finden und sie gucken auch mal rein. Oh ja, ich hatte recht, ihr Hunger war nicht klein. Und Rudolf erklärt mir dann die wundervolle Reggae-Musik mit der besonderen Rolle in seinem Leben und er will auch nach Jamaika, da seien alle sehr cool, hätten Dreads und so weiter und alle nur am Kiffen den lieben langen Tag. Und Rudolf wollte wissen, was ich dazu sag. Ich sag, klar, Rudolf, schön, hey, da kannst du ja hingehen. Und außerdem hast du dann auch Marlies Grab gesehen. Und Rudolf meint noch irgendwie, sind wir Künstler alle? Und plötzlich saß ich in der Percussion-Falle. Bum, bum, tschak, ja, und ich saß lauschend, den Klängen fand wie immer den Rhythmus berauschend. Und als dann endlich Ruhe war, sagt noch irgendeiner, hey, ich bin gar nicht mehr breit, ich rauch mir jetzt einen Eimer. Doch plötzlich kam der Rastfrank rein und der war ziemlich bleich. Ach LJ, wir rauchten gerade euren Gartenteich. Ach so, sag ich, während ich zum Teilchen lief und mir dabei dachte, hey, die Jungs sind ganz schön kreativ. Und ich dachte, das sei alles. Plötzlich jedoch, hey, bist du bescheuert? Tritt nicht auf mein Erdloch. Und als ich wieder drinnen war, da hörte ich was fauchen. Rudolf hat behauptet, man könne Katzen rauchen. Und Brüderchen LJ, hey, was hältst du davon? Ne Blubi mach ich aus deinem Aquarium. Halt, Jungs, jetzt reicht's, ihr habt einen an der Pfanne. Na gut, dann rauchen wir halt deine Badewanne. Und Schwestern, was ist die Moral von der Geschichte? Wenn Rudolf Raster bei dir klingelt, öffnet besser nicht. Oh no. Du bist aber nur mit deinem Leben.